NWP Communications, Fernsprecher Hermannplatz, U-Bahn-Linie U8 an Radio Apore. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Geldautomat der Firma Sparkasse, der hier links neben dem Fernsprechgerät geparkt ist, sowie etwa 1 Million Menschen, die hier die Rolltreppen hinauf und hinabfahren, um zwischen den einzelnen U-Bahn-Linien, in diesem Fall U8 und U7, zu pendeln, zur Arbeit zu eilen. Und ja, ein sehr interessantes morgendliches Bild. Ansonsten sieht es hier rund um den Fernsprecher sehr aufgeräumt aus, kaum Müll zu verzeichnen. Ja, und für Menschen ist noch zu sagen, sie sehen alle etwas verschlafen aus und sind nicht unbedingt alle guter Dinge. Ansonsten hier keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.